Jetzt ging es gerade noch um den Schirk und dass es ein gewaltiges Unrecht ist. Und nun befiehlt Allah wieder den guten Umgang mit den Eltern. Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Schaut mal auch, wie Allah die Dankbarkeit ihm gegenüber und die Dankbarkeit den Eltern gegenüber in einem Zug erwähnt. Zu mir ist der Ausgang. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um und folge dem Weg dessen, der sich mir reuig zuwendet. Zu mir wird hierauf eure Rückkehr sein. Da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Ja, alle Taten sind in Allahs Wissen. Alles, was wir vorausgeschickt werden, wird geprüft werden und Allah wird uns dann kundtun. Das und das habt ihr gemacht. Alles wird aufgeführt, analysiert werden. Wo habt ihr gefehlt? Wo habt ihr Schwäche gezeigt? Wo war etwas nicht in Ordnung? Ja, wenn wir zum Beispiel unser Blut sehen und analysieren, wir können es ja gar nicht analysieren, wir sehen es nur und wir kennen nicht, wo vielleicht eine Krankheit verborgen ist und eine Schwäche vorliegt. Aber wenn es fachgerecht analysiert wird, dann heißt es auf einmal, hier fehlt das und das, da müssen Sie sich anders ernähren, da haben Sie so und so eine Entzündung. Am Tag der Auferstehung werden auch unsere Taten dargelegt, vorgestellt werden und sie werden analysiert werden. Nach Aufrichtigkeit, nach Qualität, nach Korrektheit. Und dann wird uns gesagt werden, das habt ihr getan. Das und das habt ihr vorausgeschickt. Und der Umgang mit den Eltern wird schon wieder erwähnt, wie ich eben schon gesagt habe, und dass die Mutter vor allem besonders gut behandelt werden muss. Wir wissen aus Hadithen, aus authentischen Hadithen, dass das Recht der Mutter auf beste Behandlung, die Stellung der Mutter, wenn wir so möchten, dreifach über den Vater ist. Warum? Weil sie einfach mehr an Schmerzen, an Entbehrungen, an Ermüdung aushält, wie hier auch erwähnt wird. Allein die Geburt, dann das Aufziehen des Kindes, die Ermüdung, die während der Stillzeit auch entsteht. All das, in all dieser Zeit stellt die Mutter ihre eigene Person und ihre eigenen Bedürfnisse zurück und ist wirklich nur oder vermehrt für das Kind da. Und das Tragische ist ja, dass viele Menschen gerade mit ihrer Mutter erzürnt sind oder böse auf sie sind, warum auch immer. Und das ist sehr, sehr falsch, denn die gute Behandlung der Eltern ist eh schon geboten und die gute Behandlung und die beste Behandlung der Mutter ist umso mehr geboten. Und das ist eine Tat, mit der man sich Allah ganz besonders nähern kann. Die gute Behandlung der Eltern. Ja, da gibt es viele, viele Aussagen dazu, Hadithe, der Koran empfiehlt und befiehlt das auch immer wieder. Da gibt es auch eine Überlieferung, dass jemand mal zu Ibn Abbas radiallahu ankam, der selbst nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Gelehrter war. Leute kamen zu ihm, um zu lernen. Und dieserjenige sagte, dass er berichtete eine Begebenheit aus seinem Leben, dieser Mensch, der zu Ibn Abbas radiallahu ankam, und sagte, dass ich bat um die Hand einer Frau für die Ehe, doch sie lehnte mich ab. Als jemand anders aber um ihre Hand bat, stimmte sie zu und das machte mich eifersüchtig oder erweckte in mir eine Eifersucht, die mich dazu brachte, dass ich einen Mord beging, also diesenjenigen dann umbrachte. Und heute bereue ich das und es tut mir leid und ich habe das eingesehen. Gibt es für mich eine Reue? Gibt es für mich die Tauba? Und Ibn Abbas radiallahu anhu antwortete ihm, er antwortete nicht direkt, sondern er stellte eine Gegenfrage und er fragte, ist deine Mutter noch am Leben? Und dieser Mann bejahte das und er sagte, bereue, mach Tauba und wenn deine Mutter noch lebt, dann verfahre mit ihr auf eine solch gute Art, dass du dich damit Allah näherst. Und Ata bin Yasir erfuhr von dieser Antwort von Ibn Abbas radiallahu an und er fragte nach, dass, hast du dem und dem auf diese und diese Art geantwortet? Also er fragte nach, was es damit auf sich hätte. Und Ibn Abbas radiallahu an antwortete so ungefähr, dass Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allahi azza wa jalla min birril walida. Das ist, mir ist keine Tat bekannt, die näher an Allah sein würde, als die gute Behandlung, die Frömmigkeit, die rechte Behandlung der Mutter. Und dieses gute Behandeln werden wir nur durchführen können, wenn wir das, was uns nicht gefällt, was uns seitens der Mutter vielleicht gegeben wird oder wir erfahren von ihrer Seite aus und was uns nicht gefällt, was uns missfällt, was schwer für uns ist auszuhalten, wenn wir dieses ignorieren, übersehen und trotzdem weiter Gutes tun. Ja, wenn wir nur Gutes tun als Antwort auch auf etwas, was uns an Gutem getan wurde, dann wird sich das ganz schnell wieder einstellen. Ja, und wenn jetzt jemand fragt, ja, ich weiß aber nicht, was meiner Mutter gefällt, was soll ich ihr denn tun, dass ihr gefallen würde, dann ist das ein Ausmaß an Jahl und Unwissenheit. Dann sind wir mit all unseren Zeugnissen und unseren Bildungswegen sind wir Jahil, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist, was unseren Eltern gefallen würde. Luqman sagt weiter zu seinem Sohn, O mein lieber Sohn, gewiss wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Ja, also Allah kennt alle Feinheiten und Einzelheiten, seien sie noch so klein wie das kleinste Korn, welches auch noch in den Dunkelheiten eines Felsens verborgen wäre. Allah sieht und kennt auch dieses. Ja, wenn wir Menschen mit all unseren Schwächen schon so weit sind, dass wir mit bestimmten Strahlen, die das Innere des Körpers erkunden können, wie, was weiß ich, wie Röntgenstrahlen oder ähnlichem, oder auch mit einem simplen Gerät mit jemandem reden und sogar mittlerweile sehen können, der tausende Kilometer weit weg sich befindet, dann ist für Allah, der uns geschaffen hat, mit all unseren Schwächen und wir dazu fähig sind, solches zu erfinden, dann ist Allah dazu in der Lage, die kleinsten und feinsten aller Dinge zu bezeugen und zu kennen. Ja, und all das wissend, dass Allah uns sieht, dass Allah all das weiß, dass wir mit Allah keinen Schirk machen sollen und dürfen, nun befiehlt er seinem Sohn ein paar Taten. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche. Diese drei Taten, die gebietet er hier seinem Sohn. Jetzt fragen wir uns alle, erziehen wir so unsere Kinder? Ja, welche Sorgen machen wir uns meistens so um unsere Kinder? Dass sie sich gut ernähren, dass sie gesund sind, dass sie vielleicht dann darüber hinaus noch gepflegt und sauber sind, dass sie... Ja, das sind schon die ganz besonders Nachdenklichen von uns, die dann sagen, die sollen auch fleißig sein und lernen. Die sollen nicht alles gucken im Fernsehen, die sollen Ausgesuchtes vielleicht nur schauen. Die sollen ihre Zeit nicht verschwenden, die sollen nachdenkliche Menschen werden. Diese Wünsche haben wir so mehr oder weniger. Darüber hinaus gebietet Allah uns aber auch, dass wir unsere Kinder zu betenden Menschen erziehen. Und darüber hinaus noch, nicht nur, dass sie selbst beten und die anderen Menschen sie nicht kümmern, dass das Menschen werden, die selber beten, und sich darum kümmern und sorgen, dass auch andere ihr Weg zum Gebet finden. Und wenn andere Verwerfliches tun, dass sie aufmerksam machen, das Verwerfliche erkennen und wissen, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie darauf aufmerksam und abhalten kann oder beraten kann, selber Verwerfliches auch nicht mehr zu tun. Also Menschen, die so stark sind und so wissend sind und so Menschenkenntnis besitzen, dass sie das Gute verbreiten und das Verwerfliche benennen und auch verringern können, wo sie es denn können. Wie erziehen wir so unsere Kinder? Diese drei Taten, wenn man diese tut, wenn man auf diesem Weg ist, dann muss man natürlich aber auch Opposition, vielleicht sogar Beleidigung, vielleicht sogar Schädigung ertragen. Und deswegen gebietet er ihm weiter. Und ertrage standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. Also das ist ein starker Charakter. Der hat dann feste Entschlusskraft und Entschlossenheit, wer dann alles standhaft ertragen kann, was ihn auf diesem Weg des Rechtschaffenen, des Wahrheitgebietens und des verwerflichen Verbietens, was ihn auf diesem Weg treffen kann. Also der Vater bereitet hier seinen Sohn auch vor, dass Schaumel auf diesem Weg sind auch Härten. Auf diesem Weg sind auch Opfer und sei vorbereitet dafür und der Lohn Allahs ist für die Standhaften. Wenn man all das tut, dann kann es dann passieren, dass der Mensch dazu neigt, ich bete, ich kann den anderen sagen, was wahr und was falsch ist und auf meinen Rat soll auch gefälligst dann jeder hören. Dann kann es halt dazu sein, dass der Mensch andere geringschätzt, vielleicht sogar verachtet und deswegen rät dieser Vater seinem Sohn und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und gehe nicht übermütig auf der Erde einher, denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Ja, der Mensch soll in allen Lebenslagen, soll er noch so viel erreicht haben, demütig und ein demütiger Diener Allahs bleiben. Und das zeigt sich auch sogar in seinem Gang. Er stampft und stolziert nicht auf der Erde umher wie ein eitler Pfau, sondern er geht demütig auf Erden. Er wendet sich den Menschen zu. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn er angesprochen wurde, dann wandte er sich mit seiner gesamten Person dem Menschen zu, der ihn angesprochen hatte. Und nicht über die Schulter hinweg jemanden

lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Surah As-Sajda, die Niederwerfung, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Alif, Lam, Mim. Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, ist vom Herrn der Weltenbewohner. Surah As-Sajda gehört auch zu den wichtigen Suren in dem Sinne, dass uns überliefert wird, was die Vorzüge dieser Sura sind. Der ganze Koran ist, jede Aya ist natürlich wichtig. Über diese Sura heißt es, bei Sahih Muslim wird überliefert, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, diese Sura in der ersten Raka, in der ersten Gebetseinheit des Morgengebetes, am Freitagmorgen, also von Yom al-Jum'a, am Freitag im Morgengebet in der ersten Raka diese Sura zitierte, Sura As-Sajda, und in der zweiten Raka Sura Al-Insan oder Ad-Dahr wird sie auch genannt, rezitierte. Genauso heißt es auch in einem anderen authentischen Hadith, erfahren wir, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam abends vorm Schlafen gehen Suratul Mulk, die wir noch lesen werden, und Sura As-Sajda zu lesen pflegte. Hier in dieser Sura wird auch über das Buch gesprochen, an dem es keinen Zweifel gibt. Und diese Sicherheit, dass Allah hier garantiert, kein Zweifel. An diesem Buch ist nichts, was zu bezweifeln wäre. Es gibt kein anderes Buch oder nichts anderes Geschriebenes, was mit solch einer Sicherheit das behaupten kann. Die Offenbarung des Buches, an dem es keinen Zweifel gibt, ist vom Herrn der Weltenbewohner. Oder sagen Sie, er hat es ersonnen? Nein. Vielmehr ist es die Wahrheit von deinem Herrn, damit du ein Volk warnst, zu denen noch kein Warner vor dir gekommen ist, auf dass sie recht geleitet werden mögen. Allah ist es, der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Ihr habt außer ihm weder Schutzherren noch Fürsprecher, bedenkt ihr denn nicht. Er regelt die Angelegenheit vom Himmel bis zur Erde. Hierauf steigt sie zu ihm auf an einem Tag, dessen Maß 1000 Jahre nach eurer Berechnung sind. Jener ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Barmherzige, der alles gut macht, was er erschafft. Und er machte die Schöpfung des Menschen am Anfang aus Lehm. Hierauf machte er seine Nachkommenschaft aus einem Auszug aus verächtlichem Wasser. Hierauf formte er ihn zurecht und hauchte ihm von seinem Geist ein. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht, wie wenig ihr dankbar seid. Ja, wie wenig sind wir dankbar? Wie wenig betrachten wir uns überhaupt selbst und zählen einfach nur mal auf, wie viele Systeme in unserem Körper allein vollkommen, auf die vollkommenste Art und Weise laufen, über die wir uns noch nicht mal kümmern müssen und wir noch nicht mal die Zeit dafür finden, dafür mal zu sagen, Alhamdulillah. Wir danken Allah dafür. Allein die Niere, wenn die versagt, dann habt ihr vielleicht schon mal Menschen gesehen, die zur Dialyse gehen müssen regelmäßig, die selbst schon den Menschen schwächt und andere Krankheiten auch entstehen können, die unglaublich teuer ist, auch arme Menschen können sich das gar nicht leisten. Und wir nicht einmal sagen, jeden Tag leistet meine Niere, meine Leber, mein Herz, mein alles im Körper so vieles. Und Allah hat das befohlen und Allah schenkt mir das jeden Tag aufs Neue und ich bedanke mich ja eigentlich fast gar nicht dafür. Wie wenig seid ihr dankbar. Und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, denn wirklich wieder in neuer Schöpfung erstehen? Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn. Sag, abberufen wird euch der Engel des Todes, der mit euch betraut ist. Hierauf werdet ihr zu eurem Herrn zurückgebracht. Der Engel des Todes ist schon beauftragt, der Zeitpunkt steht schon fest. Jetzt ist also wirklich nur noch das nötig, dass er wirklich kommt und unsere Seelen abberuft. Könntest du nur sehen, wenn die Übeltäter vor ihrem Herrn die Köpfe hängen lassen. Unser Herr, jetzt haben wir gesehen und gehört. Bringe uns zurück, so wollen wir rechtschaffen handeln. Gewiss, wir sind nun überzeugt. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber nun ist das Wort von mir unvermeidlich fällig geworden. Ganz gewiss werde ich die Hölle mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. Dieses Wort ist fällig geworden. Und das andere Gesetz auch, das fällig geworden ist, dass keine Seele, die einmal gestorben ist, zu Allah zurückgekehrt ist, dass sie zu dieser Welt nicht mehr zurückkehren wird. Ja, das ist die eine Chance, die wir jetzt hier haben und danach werden wir nicht zurückkehren können. So kostet es dafür, dass ihr die Begegnung mit diesem euren Tag vergessen habt. Gewiss, wir haben euch auch vergessen. Kostet die ewige Strafe für das, was ihr zu tun pflegtet. Und das Vergessen ist hier, wir vernachlässigen euch, wir kümmern uns nicht um euch, wir missachten euch. kostet die ewige Strafe dafür, was ihr zu tun pflegtet. Nur diejenigen glauben an unsere Zeichen, die, wenn sie damit ermahnt werden, ehrerbietig niederfallen und ihren Herrn lobpreisen und sich nicht hochmütig verhalten. Allah möge uns so machen. Ihre Seiten weichen vor den Schlafstätten zurück, also sie wachen auf und in der Nacht begeben sie sich zum Gebet und zum Gedenken Allahs. Sie rufen ihren Herrn in Furcht und Begehren an und geben von dem, womit wir sie versorgt haben, aus. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Ist denn jemand, der gläubig ist, wie jemand, der ein Frevler ist? Sie sind nicht gleichzustellen. Jemand, der gläubig ist, dessen Glauben ändert sein Verhalten, seine Richtung, in der er geht, und sein Benehmen in allen Aspekten seines Lebens so sehr, dass er nicht gleich ist wie jemand, der nicht gläubig ist. Die sind nicht gleich, und besonders vor Allah sind diese beiden nicht gleich.